Tag in London war, lässt er mich schwach und unten sah. Er lebt den Morgen schon mit Alarm. Selbst Lons Museum verloren schon. Wie lang, fragt ich mich, kann das so gehen? Noch die Zeit der Wunder sollt noch bestehen, denn nun erwartet, sah ich dich dort. Plötzlich Londons Nebel schwand, der Sonnenschein trieb ihn fort. In London war, lässt er mich schwach und unten sah. Er lebt den Morgen schon mit Alarm. Selbst Lons Museum verloren schon. Wie lang, frag ich mich, kann das so gehen? Doch die Zeit der Wunder sollt noch bestehen, denn unerwartet sah ich dich dort. Plötzlich Londons Nebel schwand, der Sonnenschein trieb ihn fort.